of light. Es ist schon der Sinn. Hey, steh wieder auf und lass dich nicht hängen. Schau nach vorn und fühl dich wie neugeboren. In diesem Leben bekommst du kein Segen. Nein, du musst es selbst erleben. Und hör nicht drauf, was andere erzählen. Es gibt Tage, da stehst du allein. Keiner sieht die Tränen, also hör auf zu weinen. Steh wieder auf, es lohnt sich zu kämpfen. Lass dich nicht in falsche Bahn lenken. Du musst es erkennen. Es kommt die Zeit, die alle Wunden heilt. Es kann sein, dass es nicht immer leicht wird. Doch Fakt ist, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Hey, egal wie schlimm es ist, bleib stark an diesem schweren Tag. Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter. Liegst immer nur im Dreck. Du hast keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steil, doch glaub mir, du findest dein Glück. Und hast du keine Kraft, dann gib mir deine Hand. Zusammen malen wir die Hoffnung an die Wand. Es gibt noch so viel zu sehen und einen Weg, der dir zeigt, wie es geht. Also gib dich nicht auf und steh wieder auf. Ich weiß, dass du es schaffst mit all deiner Kraft. Es dauert nicht mehr lang und es kommt der Tag, an dem alles wieder klappt. In diesem Moment wird dir alles zu viel und du siehst nur, wie alles zerbricht. Alles zerbricht um dich herum. Der Mensch in dir fragt sich nur warum. Warum immer ich? Ich kann's nicht sagen. Vielleicht weil das Leben nun mal so ist. Hey du, Kopf hoch. Am Ende des Tunnels ist immer ein Licht. Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter. Liegst immer nur im Dreck. Du hast keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steil, doch glaub mir, du findest dein Glück. Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter, liegst immer nur im Dreck. Du hast keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steil, doch glaub mir, du findest dein Glück. Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter, liegst immer nur im Dreck. Du hast keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steil, doch glaub mir, du findest dein Glück.